Unten aus die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Unten Treppen steigen lang in mich hinein. Wenig Stufen fangen an, die grau schimmern und verdämmern wie ein Schein. Auch die schwer entlegenen Keller durch das dicke Glas berührt noch etwas lau. Aber Stufen sinken abwärts, wo es friert, rasch und zwingend abwärts, wo ein Mond, leer von Sternen, gelb und hohl stiert, in der Trübheit halben Untergangs, wo die Lichtscheu einer Seele wohnt. Und der kleine Schein vom draußen steigt, eilend höher, lieber will sein Duft jedem zu, der sein Gesicht recht offen zeigt, tastend, wo die letzte Stufe modert, lieg ich wie ein Tier in meines Seufzens Luft. Ende von Unten.